Ich will bald zu Hause sein. Es ist kalt, der Frost legt sich fest auf den Asphalt. Mein Schritt schallt durch den Häuserwald. Muss eingestehen, ich habe mich überschätzt, dass dich ein kleines so zu stark verletzt. Der Wind peitscht mir ins Gesicht. Die dicken Schneeflocken rauben mir die Sicht. Ich denk an dich und weiß, du denkst auch an mich. Was für ein Gefühl, wenn so ein Herz bricht. Weiß nicht genau, wie lange halte ich das noch aus. Kann einfach nicht ohne dich um mich hier raus. Ich mal ein Bild von dir aus Streusand. Leg mich mit deinem Schal in den Schnee an den Straßenrand. Schrei deinen Namen an die Wand. Hinterlass meine Spuren im Schnee und denk dran. Habe ich Spuren bei dir hinterlassen und wann hast du aufgehört mir zu vertrauen? Kann ich dir jemals wieder in die Augen schauen? Weiß jetzt, ich lag falsch und es tut mir leid. Vielleicht bin ich es jetzt für uns bereit. Doppelt so lang unter meiner Last. Halt auf einer Brücke und denk jetzt Schluss. Ein eiskalter Tenor fällt in den Fluss. Ich frage mich, wo du jetzt bist und ob du mich ein klein wenig vermisst. Leg mich mit deinem Schal in den Schnee an den Straßenrand. Schrei deinen Namen an die Wand. Und nimm dein letztes Wort in die Hand. Ich mal ein Bild von dir aus Streusand. Leg mich mit deinem Schal in den Schnee an den Straßenrand. Schrei deinen Namen an die Wand. Und nimm dein letztes Wort in die Hand.